Wie Dr. Martin Luther einem Bergmann zu Altenberg Böses mit Gutem vergolten hat. Im Jahre 1522 schufen Leute aus Altenberg ein hölzernes Bild, das wie Luther angezogen war. Dasselbe haben sie vor ein aus fingierten Richtern und Schöppen gebildetes Gericht geführt und es wegen Ketzerei verklagt und verurteilt. Dann wurde es mit großem Geschrei und Lärme auf den Geisingberg geführt und am Sonntag Lethäre auf einem aus 25 Futtern bestehenden Holzfeuer verbrannt. Zuvor hatte ein Bergmann darüber noch den Stabe gebrochen und das Urteil gesprochen. 20 Jahre später danach kamen zwei Bürger aus Altenberg zu Martin Luther nach Wittenberge und brachten ihm einen schönen Handstein aus rotgüldenem Erz. Martin Luther bat sie daraufhin zu Tische. Da sagte einer der beiden Besucher, dass sich sein Kamerad einst schwer an ihm versündigt habe, indem er sein Bild wie Johann Hus zu Feuer verdammt habe. Später habe aber er die Wahrheit seiner Lehrer erkannt und anerkannt. Daher bitte er nun, dass ihm solches von Herzen leid sei, demütig um Gnade und Vergebung sein törichtes Unverstandenes zu vergeben. Luther gefiel die Rede. Er sagte daraufhin, weil solches Feuer ihm und seiner Lehre nicht geschadet habe, soll es ihm im Namen des Herrn noch vergeben und die Sache vergessen sein. Als nun dieser Handel ein gutes und ehrliches Gelächter gab, sagte der Absolvierte, ich danke euch, Ehrwürden, aber ich habe noch eine große Schuld auf mir. Bitte, ihr wollt mich auch davon absolvieren. Ich, armer Bergmann, habe mich bei der Zeche auch verpufft und bin an die 500 Gulden schuldig. Da sagte Luther, ihr Bergleut, wenn ihr am ärmsten seid, blüht euer Glück, dann haltet ihr an und seht selber zu euren Zechen. Die Not lehrt euch beten, zur Kirche zu gehen und nüchtern und mäßig zu sein. Drum wisset ihr selber nicht, wie reich ihr seid. Zieht hin und arbeitet treulich, handelt redlich und glaubt an Gott den Allmächtigen. Er lässt immer Erz wachsen und gibt zur rechten Zeit denen, die ihren Zechen anhalten und bei ihm im Gebete aushalten. Gott wird mit euch sein, auf seinem reichen Segen und seine milde Hand absolviere ich euch von all eurer Schuld. Bevor nun dieser Bergmann wieder nach Hause kam, erhielt er Botschaft unterwegs, dass man in seiner Zeche auf dem seligen Azar gut Erz angetroffen habe. Da konnte er alle seine Schuld abbezahlen und behielt sogar noch einen Überschuss.